da haben wir es ja wieder mal. Seit Tagen kriegt man euch alle immer nur für Minuten zu Gesicht, weil der bald dahin, der bald dorthin will. Und heute, wo endlich mal die Familie nach dem Nachtessen nicht auseinanderläuft, dann muss natürlich alles gleich wieder Zeitung lesen. Alles muss Zeitung lesen. Alles. Außer der Mama. Dann kannst du ja auch Zeitung lesen, Mama. Da hast du illustriert Beiler. Ich kann mir das nicht leisten, mein Sohn, weil ich ja die Strümpf stoppen muss. Deine Strümpf, nebenbei bemerkt. Was, das sind ein Baba sein, nebenbei bemerkt. Oder ein Baba sein. Wieso ein Baba sein? Ich denke, das sind dein. Nein, die habe ich dem Baba geschenkt. Die sind mir zu klein. So weit sind wir schon, dass der Baba die abgelegte Strümpf von seinem Sohn tragen muss. Das ist bei weitem nicht so schlimm. Aber dass die Mama so mühsam stoppen muss, während die anderen Zeitung lesen. Stoppst du so weniger mühsam, wenn man nicht Zeitung lesen? Allerdings. Dann, wenn ihr euch ein bisschen mit mir unterhalten tät, da wäre ich wenigstens ein bisschen abgelenkt. Ach, das ist doch unglaublich. Jetzt hat man sich den ganzen Tag im Geschäft rumgeschlagen und gearbeitet und sich geärgert. Und will man daheim mal ein bisschen in Ruhe, nix. Jetzt wird einem sogar schon das Zeitunglesen verboten. Zwingt sich ja niemand, diese Strümpfe zu stoppen. Bitte, wenn ich mal jeden gestoppten Strumpf von dir als eine Art Wohltat vorhalten lassen soll, da ziehe ich es vor, mir meine Strümpfe selber zu stoppen. Dich möchte ich mal Strümpf stoppen sehen. Vormache, Papa. Den Vorwurf der Unfähigkeit hätte ich aber nicht auf mir sitzen lassen. Macht ihr zwei doch mal eine Wettstoppe. Ich habe mir als Soldat jahrelang meine Strümpfe allein gestoppt und bin auch nicht drauf kaputt gegangen. Du nicht, aber die Strümpfe. Also Kinder, wenn ihr euch streiten wollt, dann gehe ich lieber hinüber. Ich habe ja schließlich auch ein Arbeitstag hinter mir und will jetzt mal in Ruhe meine Romanfortsetzung lesen. Ja, mein lieb Anneliesje, dein Arbeitstag ist eben um und meiner nicht. Das ist der Unterschied. Der Arbeitstag von einer Hausfrau ist eben länger wie der von einer Angestellte. Du wirst es auch noch merken, wenn du mal deinen eigenen Haushalt zu führen hast, mein lieb Anneliesje. Also bitte gib mir die Hälfte von denen Strümpf, da werde ich eben mitstoppen. Sag doch lieber gleich, ich soll dir helfen. Du sollst mir ja gar nicht helfen. Nein, nein, lass doch stehen, den Strumpfkopf. Ich bin sogar durchaus bereit, auch deine Strümpfe zu stoppen. Ich bin ja gar nicht so. Aber ich möchte, dass das anerkannt wird. Also es wird hiermit anerkannt und damit wird der Fall erledigt, nicht wahr? Für diese Anerkennung kann ich mir nicht viel kaufen, Baba. So ein Blödsinn. Wieso ist das ein Blödsinn, Karl? Also das muss ich mir aber verbitten, so ausdrücken. Was verbitzt du dann jetzt schon wieder? Dass du Blödsinn sagst, wenn ich eine Meinung äußere. Wieso dann du? Wieso ich nicht? Von was sprichst du eigentlich? Von dem Blödsinn hier in der Zeitung. Ach so. Ich hab gedacht, du sprichst von... Die Mama hat gedacht, du sprichst von ihrem Blödsinn, Papa. Hier. Und sowas wird gedruckt. Aber diese Weiber kennen ja nicht Ruhe. Welche Weiber? Diese Weiber mit ihrem ewigen Geschrei nach Gleichberechtigung. Das ist doch richtig. Ach so, die wollen alles noch mehr rausschinnen, als wie sie sowieso schon haben. Sehr richtig. Hier, eine Hanna F. schreibt in der Rubrik, der Leser hat das Wort, gebt der Frau endlich die wirkliche Gleichberechtigung. Es wird zwar sehr viel von Gleichberechtigung geredet und im Grundgesetz wird sie der Frau auch versprochen, aber in der Praxis wird immer noch die Frauenarbeit geringer bezahlt als die Männerarbeit, obwohl die Frau erwiesenermaßen in den für sie geeigneten Berufen mindestens ebenso viel oder mehr leistet als der Mann. Wieso denn, ho? Lächerlich. Noch immer wird die Ehefrau durch die diskriminierenden Paragraphen des BGB über das Güterrecht der Ausbeutung durch den Ehemann schutzlos preisgegeben. Er kann ihr eingebrachtes Gut vergeuden, er kann aus ihr die mehrfache Arbeitsleistung eines Dienstboten herausholen, ohne zu einer angemessenen Vergütung verpflichtet zu sein. Er kann das gemeinsam erworbene Gut vergeuden und verspekulieren und ihr in Fragen der Kindererziehung, des Wohnsitzes und anderem diktatorisch seinen Willen aufzwingen. Und bedenkt man erst die Benachteiligung der geschiedenen Frau durch die derzeitigen Gesetze... Sehr recht hat diese Frau. Das sage ich aber auch. Recht, so ein Blödsinn, so ein... Hier... Charakteristisch für die selbstherrliche Eitelkeit der männlichen Gesetzgeber ist die systematische Unterbewertung der Hausfrauenarbeit. Eine Hausfrau muss, um alle ihre sogenannten Hausfrauenpflichten zu erfüllen, mindestens 10 und mehr verschiedene Berufe beherrschen und sie in täglich mindestens 12-stündiger, oft 14- und 18-stündiger Tagesarbeit ohne gesetzlich geregelten Urlaubsanspruch ausüben. Die Männer dagegen, die nur einen Beruf und oft nicht einmal den beherrschen, stöhnen bereits über ihren 8-Stunden-Tag, drücken sich vor allen häuslichen Arbeiten und betrachten die Frau mehr oder weniger bewusst als kostenlose Arbeitskraft, von der sie sich nach Herzenslust bedienen lassen können. Und sowas wird gedruckt. Das ist in der Rubrik Leserbriefe, da drucken sie doch immer so ein Quatsch. Also hört mal, was wollt ihr dann? Also diese Frau hat doch vollkommen recht. Die spricht mir direkt aus dem Herzen. Ja, ja, ja. Ja, also hör mal, für das Berufsleben, da lässt sich das überhaupt nicht bestreiten, was die da schreibt. Das ist statistisch festgestellt, dass eine Sekretärin wesentlich wendiger ist und wesentlich mehr leistet als ein Sekretär. Ach, statistisch kannst du alles feststellen, was du willst. Na, das kann man wieder auch nicht, aber Sekretärin ist eben ein typischer Frauenberuf. Ich sag ja gar nichts dagegen, wenn Frau in einem Frauenberuf, aber Frau an leitender Stelle, das sieht man doch kaum. Und zum Glück kann man nur sagen, das wird schon seinen Grund haben. Ja, weil uns die Männer eben nicht hineinlassen in die leitende Stelle, den Grund haben. Ach, man lässt die Weiber mit vollem Recht nicht hinein in die leitende Stellung, weil sie immer parteiisch sind und nachträglich und alles immer persönlich. Nehmen. Und fanatisch sind sie auch. Wehe, wenn sie losgelassen. Also ich täte mich bedanken, wenn ich einen weiblichen Chef hätte. So, aber uns wird zugemut, immer ohne einen männlichen Chef zu arbeiten, gell? Ja. So, also demnach tätst du lieber ohne einer weiblichen Chefin arbeiten, Anneliese. Das kommt natürlich drauf an. Ah! Schau mal, das ist doch eine bekannte Tatsache, dass überall, wo eine Frau Chef ist, deren ihre schlimmste Feinde nie die Männer im Betrieb sind, sondern die andere Weiber. Wir haben so einen Fall bei uns. Dabei ist die Frau... eigentlich gar nicht so schlecht. Gibt sich gewaltig Mühe, objektiv zu sein und niemand auf die Füße zu treten. Aber wenn du die Kolleginnen schwätze hörst über die, ach, die lasse kein gut Haar an deren. Und die männliche Untergebene, die sagen sich ganz stoisch, lass die Aal sich nur abstrampeln. Ohne uns ist die doch verraten und verkauft. Im Grund hält keiner zu. Im Chef ist sie unbehaglich, die gleichgestellte Kollegin nehmen sie nicht für voll. Die weibliche Kollegin, die sind sowieso alle eifersüchtig aufeinander und hassen sie wie die Best. Und die Untergebene, naja, also wenn ich einer Frau gehorchen müsste, nee, ohne mich. Bitte, da haben wir es ja. Bei dieser Einstellung ist es ja kein Wunder, wenn mir Frau die Gleichberechtigung nicht kriege. Aber ihr habt doch die Gleichberechtigung. Was wollt ihr dann noch alles? Nein, wir haben sie eben nicht. Es ist in der Praxis genauso, wie der Willi eben gesagt hat. Aber nicht, weil mir Frauen parteiisch wären und so weiter und so weiter. Sondern einfach, weil die Männer Angst haben, wenn sie uns mal oben hinlassen, dass sie dann nämlich dann bald abgemeldet sind. Jawohl, jawohl. Ich will keineswegs leuchten, dass es auch Frauen gibt, die keineswegs für leidende Stellungen geeignet sind. Zum Beispiel ich selber. Hier steht mich da ja auch gar nicht um sowas reise. Aber ist es bei den Männern vielleicht anders? Was ich bei meinem männlichen Kollegen schon gesehen habe, an parteiisch und nachträgerisch und eitel und empfindlich, oh, also da dagegen sind aber meine sämtliche weibliche Kollegin wahre Muster an Fleiß und Korrektheit und Ruhe. Ich habe bei uns im Betrieb noch keine Frau heulen sehen oder hysterische Anfälle kriegen. Aber dass ein Mann rumtobt wie ein Irrer und brüllt und sich aufspielt und die Leute anschreit, das haben wir dauernd. Wir Frauen, wir machen unsere Arbeit in Ruhe und nehmen es auch ernst. Richtig ernst, tierisch ernst nehmen das, fanatisch ernst. Und Männer unter sich sind, da gibt's kaum Krach. Da lässt man auch mal Arbeit Arbeit sein. Da ist auch mal 5 Grad, wann's sein muss. Aber sobald so arbeitsfanatisches Weibsbild dazwischen hockt, also Geld wird nicht unverschämt. Nur weil eine Frau gewissenhafter ist in der Arbeit wie das ganze Männergeschmeiß zusammen, da ist es noch lang kein Weibsbild. Also im Beruf, das kann mir gleich sein. Aber was diese Frau da in der Zeitung von der Hausfrauenarbeit geschrieben hat, also das ist richtig. Haargenau richtig. Ja, ist ja, ja, 12 Berufe, 80 Stunden Arbeit, nicht wahr? So eine Hausfrau ist ja ein wahres Wundertier, nicht mit Gold aufzuwiegen. Und ihr Arbeit, nicht wahr? So ungeheuerlich schwer. Eine Geheimwissenschaft, dass wir Männer erst einmal das Geld verdienen müssen, um den ganzen Kram überhaupt zu finanzieren. Das ist nichts. Oh, das kann jeder. Das steht die Hausfrau, die steht das mit einem Finger, nicht wahr? Ach komm, Karl, schwätz doch keinen Unsinn. Von Wundertier habe ich nichts gesagt und diese Frau Hanna F. oder wie sie heißt auch nicht. Aber es ist doch eine bekannte Tatsache, dass die Arbeit der Hausfrau und Mutter niemals anerkannt wird. Was heißt dann anerkannt? Wird denn meine Arbeit anerkannt? Dass ich an jedem Ersten die Zechine auf den Tisch des Hauses lege, das wird ja als eine Selbstverständlichkeit angesehen. Was ich als Prokurist... Eine angesehene Firma an Anerkennung verdienst, lieber Karl. Diese Anerkennung sprichst du dir so oft selber aus, dass das durchaus genügt. Aber das stille Heldentum einer Frau und Mutter... Ich will nicht von mir sprechen, ich spreche ganz allgemein. Was gerade die schlichte Hausfrau an stillem Heldentum... Oh, komm, Mama, still, still, nicht wahr? Von still kann schon gar kein Rett sein. Hausfrauen sind ja bekanntlich wortkarsch, nicht wahr? Verschlossen und wortkarsch. Man braucht nur mal hinsehen, wenn 3 beieinander stehen, so 3 stille Heldinnen. Das Geschnatter kriege 30 Männer nicht zusammen. Und was ich für ihre Zeit zum Schnattern habe. Stilles Heldentum, wo ist dann das Heldentum, das du abends um 9 Uhr strimmstoppst? Das ist kein Heldentum, sondern schlechte Arbeitseinteilung. Also Karl, das ist ja unglaublich. Ich... Jawohl, schlechte Arbeitseinteilung, weil du eben nicht disponierst. Weil du nicht planmäßig auf Zeitersparnis hinarbeitest. Weil du wegen jedem Teelöffel 3x einzeln durch die Wohnung rennst. Ach, woher dann? Weil du die Arbeitsvorgänge nicht ineinander schachtelst, nicht wahr? Wenn ich am Telefon auf eine Verbindung warten muss, da drehe ich in der Zwischenzeit nicht am Daumen, sondern erledige irgendwas. Aber das ist es ja gerade, was dir fehlt, wenn du zum Beispiel Kartoffel kochst, meinst. Da brauchst du ja nicht 20 Minuten lang davor zu stehen. Und schon ist die Zeit gewonnen fürs Strimmstoppen zum Beispiel. Ach, aber man kann doch nicht beim Kochen Strimmstoppen, Karl. Kann man nicht, kannst du nicht, eben. Ich hab noch ganz andere Sachen gemacht beim Kochen im Feld damals. Trotzdem hat meine Kocherei immer geklappt. Diese ganze Hausfrauarbeit mit 12 Berufen und so weiter, also das ist doch alles maßlos übertrieben. Hausfrauarbeit ist die leichteste Arbeit, die es überhaupt gibt. Beweis, je dumm ganz kann sie ohne weiteres ausführen. No, also mal, warte. Jawohl. Also, Karl, dass du eine solche Taktlosigkeit... Es ist jedenfalls wissenschaftlich erwiesen, dass die Hausfrau allein eine Gehleistung vollbringt, ich glaube 30 oder 40 Kilometer am Tag. Ja, weil ihr eben ohne Sinn und Zweck alles hin und her lauft. No, weil ihr eben mit den Beinen arbeitet, statt mit dem Kopf, nicht wahr? Wenn eine Hausfrau keine Zeit für sich hat, dann ist sie selber dran schuld. Also vielleicht, wenn sie ganz kleine Kinder hat. Aber schließlich brauchst du ja schließlich der Anlies nicht mehr die Flasche zu geben. Und den Willi nicht mehr aufs Tippchen zu setzen. Ach, Karl, red doch nicht so dumm Zeug. Wenn du schon mit deinem Verstand nicht begreifst, was eine Mutter leistet, da solltest du wenigstens aus Pietät vor der Mutter schaffen. Was heißt denn hier Pietät? Ich denke, du willst die Gleichberechtigung. Bei der Gleichberechtigung gibt's keine Pietät. Das Mysterium der Mutterschaft. Bei der Gleichberechtigung ist die Vaterschaft genauso mysteriös wie die Mutterschaft. Ja, und oft noch viel mysteriöser. Und Pietät bitte ich mal genauso von dir, gehe ich über der Vaterschaft aus, nicht wahr? Ich meine, ohne uns geht's ja schließlich auch nicht. Wir sind ja schließlich die Voraussetzung. Also von mir aus kann die totale Gleichberechtigung ruhig kommen. In der Rechte, aber dann auch in der Pflichte. Frau und Mann, gleiche Behandlung, gleiche Chance, alles gleich. Aber dann soll nur noch mal einer kommen und sagen, ich sollte meinen Platz in der Elektrische einer Frau anbieten. Tust du ja jetzt auch nicht. Tu ich wohl. Aber die ganze Rücksicht, die man bisher noch auf das schwache Geschlecht genommen hat, also damit wär's dann aus. Ab, Schluss, fertig. Das ist ja was anderes. Galant sein, das kann man immer. Galant auch noch. Ha, warum dann noch? Wenn man die totale Gleichstellung von Mann und Frau habe? Sind Männer zueinander galant? Wenn die Frau uns nicht als Überlege anerkennen wolle, da brauchen sie auch nicht unseren Schutz und unsere Galantität. Schutz? Ha! Euren Schutz ist so minimal und glänzt in den seltenen Momenten, wo man ihn mal gebrauchen könnte, sowieso immer durch Abwesenheit, dass man darauf leicht verzichten könne. Und überlege, ihr Männer uns überlege. Ach, das tät mich interessieren, wo drin ihr uns überlege seid. In allem! Guck dich bloß mal um. Wo gibt's weibliche Erfinderinnen? Die Madame Curie. Ja, ich weiß, die Madame Curie, das ist euer Renommierpferd. Und damit ist es aus. Wo sind dann die ungezählte weibliche Komponisten? Wo sind die berühmte weibliche Maler und Architekte? Wo sind die weibliche Wirtschaftler, große Kaufleute, große Gelehrte? Nix, nix, gar nix, auf weiter Flur. Es ist ja nix. Doch gar nicht wahr. Es gibt Ärztinnen wie Sand am Meer. Es gibt Juristinnen, es gibt Künstlerinnen aller Art und es gibt sogar berühmte Schriftstellerinnen, haufenweise, und es gibt Politikerinnen. Ach Gott, darum dreht sich das ja gar nicht. Es dreht sich darum, dass die Gleichberechtigung der Frau gleichbedeutend ist mit der Zerstörung der Familie. Na, also Papa, das ist jawohl! In dem Augenblick, in dem der Mann als der Ernährer der Familie nicht mehr die letzte Entscheidung in der Familie treffen kann und von seiner Frau sozusagen mit dem Gesetzbuch in der Hand zu jedem Blödsinn gezwungen werden kann, da ist die Familie nicht mehr lebensfähig. Wieso denn Blödsinn? Als ob es keine Männer gibt, die nicht auch Blödsinn machen. Ich will ja auf niemanden anspielen. Aber wann's nach mir gegangen wäre, da hätte mir im Jahr 1938 nicht für 1000 Mark Reichsschatzanweisungen gereicht. Also das ist lächerlich, nicht wahr? Die Reichsschätze waren damals ein sehr gutes Papier. Ja, und heute sehr schlechtes. Oder vielmehr gar keins. Und ich hab damals gleich gesagt, Karl, hab ich gesagt, kauf das Zeug nicht, hab ich gesagt. Wir wollen uns lieber ein bisschen Stoff hinlegen, man kann nie wissen. Aber natürlich, der Herr Wirtschaftsexperte hat es ja viel, viel besser gewusst als wie die dumme Hausfrau. Bitte! Wenn damals schon das Gesetz gewesen wäre, wo diese Frau Hanna F. will, da wäre dieser Blödsinn nicht passiert. Mama, es ist dir vielleicht bekannt, dass inzwischen ein Weltkrieg stattgefunden hat und da dabei noch anderes draufgegangen ist als deine Reichsschatzanweisungen. Du willst mich nicht verstehen. Ach. Es ist in einer guten Ehe selbstverständlich, dass man sich über wichtige Entscheidungen vorher ausspricht. Aber da dem Mann von dem Gesetz die gesamte Verantwortung und Fürsorge und Haftung für seine Familie aufgebürdet wird, da ist es auch nicht mehr wie recht und billig, wenn er die letzte Entscheidung hat. Schließlich ist es ja auch sein Geld, das er verdient hat. Das ist ja gerade das Verkehrte, Baba, dass der Mann immer von seinem Geld spricht. Die Frau kann ja auch Geld verdient haben. Und es ist doch eine Ungerechtigkeit, wenn der Mann ohne weiteres über dieses Geld verfügen kann. Und selbst wenn die Frau kein Geld verdient hat, wer sorgt dann für den Mann? Wer führt ihm dann das Haus? Er zieht sein Kind, dreht jeden Pfennig dreimal rum und sorgt dafür, dass mit dem verdienten Geld auch was Rechtes angefangen wird. Das Geld selber, das ist doch noch gar nichts. Erst das, was man da damit macht, da drauf kommt's an. Und da möchte ich mal sehen, wo die Männer hinkämen, wann mir Frauen nicht bremsen täten und ungezählte Kosten sparen, indem wir uns hinstellen und von morgens bis abends in stillem Heldentum. In stillem Heldentum, ja, ich weiß. Geld verdienen, das ist gar nichts. Das ist ein Dreck, nicht wahr? Aber Geld ausgeben, das ist erst die hohe Kunst, die nur die Frau verstehen, gell? Lächerlich. Ho, jedenfalls hat diese Frau Hanna F. vollkommen recht, wann sie die gesetzliche Gleichberechtigung für die Frau fordert, über alle Familienangelegenheiten mitzuentscheiden. Nur diese verrückte Weiber sollen nur solche Gesetze machen. Von mir aus. Aber dann sollte sie sich mal umgucken, welcher Mann dann in Zukunft noch heiraten will. Ich nicht. Ich bin doch nicht verrückt. Den ganzen Kram verdienen und finanzieren und wenn es der Frau Gemahlin nicht mehr passt, Unterhalt bezahlen und Verpflichtungen, nichts wie Verpflichtungen. Und sich dann von einer Frau, die sich wundert, wie groß tut, dass sie ein bisschen Geschirr abwäscht und also mal mit dem Staublappe schlenkert, dauernd ihre Rechte unter die Nase reiben lassen. Unter solchen Umständen wäre es ja Wahnsinn zu heiraten. Wir Männer halten das Junggeselle-Leben lang aus. Wenn du die Hausarbeit... Ach, hör doch auf mit Hausarbeit. Wir wollen doch das bisschen Putze nicht dramatisieren. Hausarbeit ist nicht lebenswichtig. Und eine Wohnung in Ordnung halten, das mache ich mit dem kleinen Finger. Ja, die sieht dann aber auch danach aus. Da möchte ich nicht drin wohnen. Das brauchst du ja auch gar nicht, Mama. Ich will ja drin wohnen. Und ehe ich mir nur zum Zweck der Hausreinigung ein Wesen mit Unterhaltsverpflichtung bis an mein Lebensende ans Bein bind, dann nehme ich lieber einmal im Monat einen Gartenschlauch und spritze mein Zimmer gründlich ab. Da habe ich den gleichen Effekt für ein bisschen Wassergeld. Ich brauche nicht zu heiraten. Frauenüberschuss haben wir sowieso. Das Angebot ist stärker als die Nachfrage. Wenn ihr in der Situation auch noch neue Bedingungen stellen wollt, bitte, bitte, mir habe Zeit, bis die beste Desenks zu günstigsten Bedingungen auf den Markt kommen. Och, also Willi, in dieser Art und Weise wird aber von denen Sachen nicht gesprochen. Das biete ich mir aus. Den ganzen Abend habt ihr mir jetzt verdorben mit eurem dummen Geschwätz. Wieso? Ich denke, man soll dich unterhalten. Was sollen wir dann jetzt? Zeitung lesen sollen wir nicht, schwätzen sollen wir nicht. Ja, was sollen wir dann? Sollen wir auf die Knie fallen vor deinem stillen Heldentum und bis zum ins Bett geht drauf liegen bleiben, oder was? Und was können wir sonst für dich tun? Ach, kümmere dich nicht um meine Angelegenheiten. Ich kümmere mich mir auch nicht um dein. Ewe, das ist es ja, was ich von dir hab erreichen wollen. Ich hab Zeitung lesen wollen und du solltest dich nicht drum kümmern. Aber das wird mir ja nicht gewährt, nicht wahr? Wo ist da jetzt die Gleichberechtigung? Die ganze Gleichberechtigung ist ja überhaupt eine Farce. In der Praxis ist der Mann immer der Dumme, seit eh und je, immer der Argeschmierte. Komm, komm, Karl, hör auf, ich kann's schon nicht mehr hören. Lest deine Zeitung und lass mich in Friede. Als ob ich dich jemals nicht in Friede gelassen hätte. Aber wer lässt mich dann in Friede? Du posaunst mir die Ohren voll als mit deinem stillen Heldentum. Ich lass dich in Friede und zwar radikal. Ich lege mich ins Bett und lese meine Zeitung dort. Bitte, bitte. Aber ehe du ins Bett gehst, gehst du bitte noch einmal rüber zu der Frau Bickelberg und gibst der das Zahlungsgeld wieder. Die hat's für uns ausgelegt, weil niemand daheim war. Ich? Wieso dann ich? Weil's deine Zeitung ist. Die Zeitung wird bekanntlich vom Haushaltungsgeld bezahlt. Und da du das bereits gekriegt hast, betrifft mich der Fall nicht mehr. Versuche bitte nicht mehr Hausarbeiter aufzubieten, die mich nichts angehen. Außerdem weißt du genau, dass ich die Bickelberg nicht leiden kann. Ich kann sie ja auch nicht leiden. Da muss eben die Annelies gehen. Ich? Na, ich geh doch nicht zu Bickelberg, wo die mir neulich... Bitte soll es doch der Willi machen. Natürlich. Nein, meine Herrschaften. Der Willi vertritt von jetzt ab den Standpunkt der Gleichberechtigung der Geschlechter. Wenn die Annelies nicht zu gehen braucht, der brauche ich auch nicht zu gehen. Ach du Kaffer, das hat doch nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Die wirkliche Gleichberechtigung besteht darin, dass wir Männer uns künftig nicht mehr einfach alle Unannehmlichkeiten aufhalsen lassen von den Weibsleuten. In diesem Sinne empfiehlt sich dir mit vorzüglicher Hochachtung und dem bekanntesten Zitat aus Goethes gesammelten Werken dein dich liebender Bruder Willi Hesselbach. Also Willi, ja, du bist ein Unwiderruflicher. Kann man ja alles sagen. Du, Willi? Hast du dann keinen Schlüssel? Ach so, ja, ich bin ganz... Du, Mama, der Papa steht in der Zeitung. Was? Hier, du. Eben auf der Treppe guck ich nach. Also, das kann doch bloß der Papa sein. Wie, wieso? Hier, warte mal. Der Leser hat das Wort. Der Unfug der Gleichberechtigung, eine Antwort an Hanna F., Unterschrift Karl H. Prokurist. Also, das kann doch bloß der Papa sein. Was ist los mit dem Papa? Tatsächlich. Das war doch der Artikel, wo wir neulich abends uns so gestritten haben, wegen der Gleichberechtigung. Ja, freilich. K.H. Ha, Prokurist? Also das kann nur der Papa sein. Der Papa hat in die Zeitung geschrieben. Ja, also sag dir mal, was macht dann der Mann für Sache? Schreibt an die Zeitung und die drucke das auch noch ab. Deswegen war der so komisch in den letzten Tagen. Er hat immer so getan, als ob er was wisst, was ich nicht weiß. Vorsicht, ihr Bekannte. Nix sagen zuerst einmal. Warte mal, Zeitung weg. Ganze Familie beisammen. Namt. Namt, Papa. Namt, Karl. No? Ja. Alles in Ordnung? Ist bei dir was nicht in Ordnung? No, alles bestens. Das freut einen denn ja auch. Ja, bleiben wir hier auf dem Korridor stehen oder was? Oder gehen wir neu? Natürlich können wir neu. Nein, gell? Wir können auf dem Korridor bleiben. Nein, ich will nicht. Ja. Zeitung schon da? Ja, hier. Danke, Annelies. Suchst du was Bestimmtes, Karl? Ich? Nein. Wieso? Was? Seite 5. Was, Seite 5? Ach so, das, ja, das habe ich schon gesehen. Ja, das ist von mir. Aber... Aber wirklich? Aber Karl, was fällt an dir ein? Schreibst an die Zeitung und die drucke das auch noch. Wie? Ist doch selbstverständlich, dass die das drucke. Die sind froh, wenn sie solche markante Beiträge kriegen. Schon gelesen? Lies sich gut. Nein, gelesen habe ich es noch nicht. Ich wollte gerade in der dem Der Autor Augenblick muss persönlich vorlesen, natürlich. Nur klar, aber schon hopp auf! Auf Silenzium, Karl Hesselbach liest aus eigenen Werke. Der Dichter hat das Wort. Müsste man eigentlich fotografieren, den historischen Moment. Der berühmte Publizist im Kreise seiner Familie. Quatsch, komm. Also komm, Karl, dann lese doch einmal vor. Jetzt bin ich aber beinahe auch gespannt. Bitte, bitte. Gern bereit, und weil nichts ist. Der Leser hat das Wort, nicht von mir der Satz. Der Unfug der Gleichberechtigung. Eine Antwort an Hannah F. Die Überschrift gehört natürlich mit größeren Buchstaben gedruckt. Naja, die Leute verstehen auch nichts von ihrem Handwerk. Also, als lange verheirateter und beruflich mitten im Leben stehender Mann, ich bin Prokurist einer großen Firma, kann ich nicht umhin, die Feder zu ergreifen und zu ihren Ausführungen unter dem Titel »Gebt der Frau endlich die wirkliche Gleichberechtigung« an dieser Stelle meinerseits einige Ausführungen zu machen. Ihre Ausführungen lesen sich so, als ob die Frau keinerlei Rechte hätte und dem Mann durch das Gesetz hilflos ausgeliefert wäre. Dem ist aber nicht so. Die Rechte, die der Mann zum Beispiel in der Ehe mehr hat, entsprechen auch dem höheren Maß an Verantwortung, die er zu tragen hat. Werden seine Rechte zugunsten der Frau verringert, es handelt sich ja um sehr wenige Rechte, so kann er auch die alte Verantwortung nicht mehr tragen. Geteilte Verantwortung aber ist gar keine Verantwortung. Man kennt das aus der Politik, wo einer immer alles auf den anderen schiebt. Jesus, Karl, was schreibst du dann doch für Sache, wann das die Politiker lesen? Ach, die sind doch ganz anderen Sachen gewöhnt. Ist doch die Wahrheit. Gerade deshalb darf man doch sowas nicht schreiben. Mein Gott, der auf Mann. Auf diesem Satz bestehe ich vor jedem Gericht, nicht wahr? Weiter. Und zu wessen Schaden muss sich eine solche Teilung der Verantwortung auswirken? Zum Schaden der Kinder. Auf einem Schiff kann nur ein Kapitän kommandieren und die Familie ist so ein Schiff. Wer das Geld verdient, muss auch die letzte Entscheidung haben, was damit gemacht wird. Daran kann sich auch nichts ändern, wenn die Frau mitverdient. Denn gewöhnlich verdient sie ja weniger als der Mann. Wenn sie genauso viel oder gar mehr verdient als der Mann, dann handelt es sich um Sonderfälle, in denen man am besten einen Ehevertrag schließt. Eine vollständige juristische Gleichstellung von Mann und Frau würde sich in der Mehrzahl der Fälle zum Nachteil der Frau auswirken, weil ja dann auch ihre bisherigen Vorrechte, zum Beispiel Unterhaltsansprüche, wegfallen müssten. Was die Frau im Beruf angeht, so gebe ich ohne weiteres zu, dass das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit in noch weitgehenderem Maße durchgesetzt werden muss. Meines Wissens erhalten aber Frauen, die auf ihrem Posten etwas Besonderes leisten, gewöhnlich auch eine besondere Bezahlung. Es gibt aber auch Versager. Hört, hört. Als ob es bei den Männern keine Versager gibt. Ruhe. Mit einer Gleichstellung auf dem Papier ist namentlich bei den gehobenen Posten gar nichts getan. Im Einzelfall muss immer die Leistung entscheiden. In meiner Firma zum Beispiel muss ein Sekretärinnenposten jetzt schon zum dritten Mal neu besetzt werden, weil keine der bisherigen Damen den Anforderungen gerecht wurde. Das viele Gerede von der Gleichberechtigung der Frau, die, soweit es die Praxis des Lebens erlaubt, ja längst erreicht ist, ist ein Unfug. Er schafft nur künstliche Unzufriedenheit bei den Frauen selbst. Bei den Betrieben ruft er Misstrauen und Zurückhaltung bei der Einstellung von Frauen hervor und bei den Männern vermindert er die Bereitschaft, Ehen einzugehen. In den Familien ruft es nutzlose Diskussionen und Widersetzlichkeiten hervor. Der wirkliche Einfluss der Frauen liegt nicht auf juristischem, sondern auf anderem Gebiet. Bravo, Annelies, nimm deinen ganzen Sexappeal zusammen. Hey Karl, wie kannst du dann sowas schreiben? Da muss man sich ja schämen. Wieso? Nämlich auf seelischem Gebiet. Da das ganze Frauenproblem kein Problem ist, sondern nur ein Zeitvertreib gewisser geltungsbedürftiger Mauerblumen, ist es auch mit Paragraphen, Aufrufen und Hetzparolen nicht zu lösen. Es ist vielmehr längst gelöst und man verschone uns damit. Karl H., Prokurist. Bravo, Papa, bravo. Ja. Sollt mich nicht wundern, wann du daraufhin in den Landtag kämst. So, bitte, da steht meine Meinung, etwa schwarz auf weiß und wörtlich abgedruckt. Nicht ein Komma haben sie geändert. So, ich weiß schon, jetzt wird gleich wieder gemeckert werden. Aber ich sehe der weibliche Opposition mit Fassung entgegen. Da steht meine Meinung, bitte. Wer hat sachliche Einwendungen? Sachliche aber bitte, nicht wahr? Tja, also jetzt, wo das ja sogar gedruckt ist. Na ja, also das ist ja überhaupt nicht maßgebend, Mama. Gedruckt wird ja als der größte Blödsinn. Ich danke dir, meine Tochter. Danke. Ah ja, da hat die Annelies aber wirklich recht, Papa. Die Zeitung hat ja doch auch den Blödsinn von der Hanna F. abgedruckt, der dumme Schatik. Also dumm ist diese Frau keineswegs. Und wann ich's recht bedenke, natürlich, das war ja auch gedruckt. Also das war mir aber doch so aus dem Herzen gesprochen, wie die gesagt hat. Ach, also geht's denn jetzt schon wieder los? Wollen wir uns denn jetzt schon wieder gegenseitig angreifen, wenn diese gute Hanna F. das bloß nicht geschrieben hätte? Also du hast ihr jedenfalls gut gäbe, Papa. Prima gäbe. Die macht keinen Mucks mehr, das garantiere ich dir. Etwa, die hab ich doch fertig gemacht, diese Person. Dialektisch in die Enge getrieben. Ja, die wird es nicht wahren, sich auch nur noch im Geringste zu rühren. Na, wer ist denn das? Ja, ich geh schon hinausgucken. Und ich hab mich doch sehr gemäßigt in meiner Ausdrucksweise, muss man doch sagen. Diplomatisch, nicht? Ich bin ja kein Parteiredner, dass ich alles mit flächelhafter Ausdrücke aus der Guss um mich schmeißen tät, nicht? Hab ich gar nicht nötig. Aber wenn ich der Frau persönlich gegenübergestanden hätte, hätte ich doch noch ganz anders da ausgepackt. In aller Höflichkeit hätte ich die fertig gemacht. So klein werden die waren, so klein. Ach, wo einem der gesunde Menschenverstand doch sagt, dass die Frau vollkommen recht hat. Verrobt hätte ich sie durch der Wolf, hätte ich sie gedreht, nicht? Weil da ist nichts mehr von ihr übrig geblieben. Papa! Eine Frau Frank ist draußen und will ich sprechen. Frank? Kenne ich nicht. Eine Frau Hanna Frank. Sie sagt, es wäre wegen deinem Artikel in der Zeitung. Hanna Frank? Hm? Hanna F.? Ay, das ist sie ja, das ist die. Mensch, Papa, jetzt haben wir Trumpf, du. Ja, warte mal. Woher weißt du dann überhaupt, dass ich... Ich meine, meine Adresse, woher konnte die... Jetzt bin ich aber gespannt, Papa. Du hast die Frau doch fertig machen wollen. Na klar, Papa, jetzt wird sie verrobt und durch den Wolf gedreht. Ich habe eher den Eindruck, die kommt hierher, um dich fertig zu machen, Papa. Annelies, führ die Dame hier rein. Mhm. Lernen wir endlich mal einen vernünftigen Menschen kennen. Und Willi, das sage ich dir, dass du dich nicht unterstehst, dir einem älteren Menschen gegenüber eine von deinen scheußlichen Vorwitzigkeiten zu erlauben. Keine Angst, den alten Drache, den überlasse ich dem Papa. So, bitte sehr, Frau Frank. Guten Tag. So, darf ich vorstellen? Ja, hier, das ist meine Mutter und mein Vater. Ja, also. Hesselbach. Und das ist mein Bruder. Ja, angenehm. Ja. Sie werden vielmals entschuldigen, dass ich so einfach bei Ihnen eindringe. Och, aber ich bitte Sie, Sie sind uns doch hoch willkommen. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Freue mich wirklich. Ich habe Sie mir allerdings viel älter vorgestellt. Ich bin doch schon 25. Schon 25? Ach, wie goldig. Nehmen Sie doch Platz, liebe Frau Frank. Danke. Karl, starr doch nicht so. Was starrst du dann die Frau Frank so an? Mein Mann hat mir nämlich gerade im Moment erklärt, wann er Ihnen begegnet, dann tät er Sie nämlich... Ja, also ich habe nichts dergleichen erklärt, nicht wahr? Ich hoffe doch, Frau Frank, dass Sie meine Auslassungen nicht in irgendeiner Weise, also persönlich, nicht? Ich meine, ich habe... Ja, Sie haben es mir ganz schön gegeben, nicht wahr? Ja, ja, also ich wollte natürlich, wenn ich aus rein sachlicher Erwägung heraus meinen Standpunkt, nicht wahr? Also jeder Mensch hat ja einen Standpunkt, nicht wahr? Und lassen Sie sich in keiner Weise einschüchtern durch meinen Mann, meine liebe Frau Hanna Frank. Sie stehen hier nicht allein. Sie haben hier Verbündete. Mir haben Sie aus dem Herzen gesprochen. Ja. Sie müssen verstehen, Herr Prokurist. Ach, Sie brauchen doch nicht Herr Prokurist zu meinem Mann zu sagen. Herr Hesselbach, das genügt voll. Also, lass doch die Dame ausreden, Mama. Du willst immer das Wort an dich reißen, Mama. Was wollte Sie sagen, Frau Frank? Ja, Herr Prokurist, ich wollte sagen, Sie müssen entschuldigen, wenn ich vielleicht ein bisschen harte Worte gebraucht habe über die Männer. Nicht hart genug, nicht hart genug, Frau Frank. Sie brauchen sich doch nicht zu entschuldigen. Worte über Männer können nicht hart genug sein. Also von Ihnen, gnädige Frau, in jeder Härte. Die junge Generation weiß kämpferischen Charme durchaus zu schätzen, gnädige Frau. Ey, von der Seite kennt man dich ja gar nicht, Willi. Ach, glotz mich doch nicht so an, dumm Gesteck. Sie müssen verstehen, ich war gerade geschieden worden. Und stellen Sie sich vor, mein geschiedener Mann, der hat doch mein ganzes Geld durchgebracht, das ich mit in die Ehe gebracht hatte. Der Mann war ja ein regelrechter Schwindler. Hinterher hat sich dann rausgestellt, dass er früher auch schon solche Sachen gemacht hat. Und da war ich natürlich wütend, dass ich durch die Gesetze sogar keinen Schutz gehabt habe. Aber der Richter hat mir gesagt, mein Mann hat das Verfügungsrecht und da ist nichts zu machen. Und da können Sie vielleicht verstehen, dass ich in meiner ersten Wut diesen Brief an die Zeitung geschrieben habe. Aber Sie brauchen sich wirklich durchaus nicht zu entschuldigen bei meinem Mann. Besonders, was Sie über die Unterbewertung der Hausfrauenarbeit gesagt haben. Also da stimme ich mit Ihnen vollkommen überein. Und gerade das stille Helden. Ach, seid doch wenigstens mal still mit einem stille Heldentum. Alles davon hat übrigens die Frau Frank vernünftigerweise nichts geschrieben. Lass doch die Frau Hanna, die Frau Franke mal aussprechen. Bitte, Frau Frank. Ja, sehen Sie, gerade mit der Hausfrauenarbeit, da hatte ich auch solche Wut. Ich habe doch alles gemacht für meinen Mann. Er war so anspruchsvoll in allem, wissen Sie? Ja, so weit darf man es eben von Anfang an nicht kommen lassen. Ja, weil ich immer ein dummes Schaf bin. Ich habe ihm seidene Hemden genäht, weil ihm die aus den Geschäften nicht fein genug waren. Und jeden Tag musste ich ihm seinen Anzug frisch aufbügeln. Und dann hat er mir jeden Tag einen Riesenschwung Briefe diktiert. Und wenn nur ein Buchstabe vertippt war, hat er mir den Brief zerrissen. Vertippen darf man eben nicht, das sieht kein Chef, gell? Ja, natürlich, das ist ja auch wahr. Aber er diktierte ja in die Maschine fast genauso schnell wie ins Stenogramm. Und außerdem hatte ich oft den Kopf so voll, weil ich ihm doch auch die Buchhaltung machen musste und den Telefondienst und dann den Verkehr mit seinen Gläubigern. Ach, Sie glauben ja nicht, was ich meinem Mann alles abgewimmelt habe. Und ich habe nicht mal ein Taschengeld von ihm gekriegt. Und immerzu hat er mich angeschrien. Und wenn ich nicht zum Mittag- und Abendessen warm gekocht habe, dann gab es ein Theater, sage ich Ihnen. Also da kann man schon die Lust verlieren. Naja, also, das kann ich Ihnen natürlich durchaus nachfühlen, durchaus. Nicht wahr? Sie haben sich ja da in einer Weise ausnutzen lassen, wie also kein anständiger Mann eine Frau ausnutzen darf und wird. Na ja, eben, der Mann war ja nicht anständig, das war's ja. Ich will ja gar nicht behauptet haben, dass andere Männer auch so sind. Nur meiner war so leider, weil er mich eben so fürs Geschäft eingespannt hat. Och, das bisschen Hausarbeit allein, das macht ja keine Arbeit. Hört, hört. Und vor allem, weil ich solches Pech hatte bei meiner Stellungssuche. Können Sie verstehen, dass ich mir das einfach mal vom Herzen runterschreiben musste? Verstehen Sie, ich habe Ihnen, Herr Prokurist, ja nicht so nahe treten wollen. Aber davon kann ja keine Rede sein, liebe Frau Frank. Im Gegenteil, ich begrüße jede fruchtbare Diskussion und bin ohne weiteres bereit, den Standpunkt meines Diskussionspartners anzuerkennen, nicht wahr? Ja, Sie haben ja auch sehr richtig geschrieben, dass Sonderfälle vorkommen. Und es war wirklich dumm von mir, dass ich nicht gleich gemerkt habe, dass mein Fall ein Sonderfall ist. Also, entschuldigen Sie bitte, dass ich so dumm verallgemeinert habe. Na, also hören Sie mal, das ist aber doch wirklich übertrieben, Frau Frank. Im Gegenteil, liebe Frau Hanna, Frau Frank, ich muss mich entschuldigen, denn gerade Ihr Sonderfall beweist mir, dass ich eben doch zu wenig an die Sonderfälle gedacht habe, als an den Normalfall, nicht wahr? Der normale Mensch bräuchte ja die Gesetze überhaupt nicht. Und in einer normalen Ehe benutzt mir ja auch das bürgerliche Gesetzbuch nicht. Aber die Gesetze sind ja eigentlich gar nicht für die Leute, bei denen sowieso alles in Ordnung ist, sondern für die, bei denen eben nicht alles in Ordnung ist. Und deswegen muss ich jetzt allerdings unumwunden zugeben, dass für den Schutz der Anständigen vor dem Unanständigen auch auf dem Gebiet der Gleichberechtigung der Frau die Dinge vielleicht doch nicht so einfach liegen, wie ich das in meinem Artikel dargestellt habe. Also ich begreife den Baba nicht, wie die sich direkt einen anschmeißt. Der Baba hat Feuer gefangen für die. Du merkst nicht, wie der sich aufblustert vor Galanterie. Also ich meine, wenn ich die Sache recht bedenke, ne, da muss ich allein schon als Vater einer erwachsenen Tochter darauf bestehen, dass der Schutz der Frau vor gewissenloser Ausnutzung durch einen unanständigen und egoistischen Mann selbstverständlich durch das Gesetz gewährleistet werden muss. Das ist ganz klar, vor allem andere. Och, ei, Karl, ich muss ja staunen über dich. Also Sie nehmen mir jedenfalls meinen Artikel nicht übel, Herr Prokurist. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ich bin Ihnen sogar sehr verpflichtet und bitte Sie vor allem, mir meinen Artikel nicht übel zu nehmen, der ja fraglos, also bestimmt viel zu einseitig. Also, da bin ich aber sehr froh. Ich komme nämlich gar nicht deswegen. Sondern? Ja, also kurz gesagt, Herr Prokurist, Sie haben doch in dem Artikel geschrieben, Sie müssten einen Sekretärinnenposten in Ihrer Firma wieder neu besetzen. Und weil ich doch gar nichts gefunden habe und bestimmt auch alles machen würde, was Sie von mir verlangen, da wollte ich mal fragen... Ach so. Ja, ja, eben. Ob Sie mich nicht vielleicht einstellen könnten für diesen Posten? Ja, also... Ja, es handelt sich da nämlich um den Posten meiner Vorzimmerdame, nicht wahr? Und also, wenn Sie... Deine Vorzimmerdame? Ja, also die muss natürlich eine Art Mädchen für alles sein, nicht wahr? Aber gerade nach dem, was Sie da vorhin so erzählt haben... Ja, das bin ich, ja, bin ich, ja, bin ich. Ich glaube, wir würden sogar sehr gut zusammenpassen, Herr Prokurist. Ja, also persönlich hätte ich nicht das Geringste gesehen. Ich will mich also ohne weiteres auch mal verwenden für Sie beim Chef. Bei dem war ich schon, der hat nichts dagegen. Aber er hat gesagt, das soll Herr Hisselbach selbst entscheiden. So, ach so, da waren Sie schon. So, so, und der sagt so, naja, also dann... Wann soll ich bei Ihnen anfangen? Ja, also... Gleich morgen? Ja, ja, durchaus, ja, doch, ja, ja, ja, am besten morgen früh. Jawohl, Herr Prokurist. Um 8, ja. Ja, morgen um 8 im Büro, in Ordnung. Ja, ja, dann möchte ich Sie aber jetzt wirklich nicht länger belästigen. Bitte entschuldigen Sie die Störung, ja. Auf Wiedersehen, Herr Prokurist. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Auf Wiedersehen, Frau Frank. Sehr gefreut. Aufrichtig gefreut. Auch meinerseits, Frau Frank. Mit meinem alten Herrn werden Sie schon auskommen, mit oder ohne Gleichberechtigung. Ich werde dann also mal bei Ihnen reingucken und nach dem Rechte sehen, gell? Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kommen Sie, springen Sie hinaus. Na, das ist ja schon großartig, nicht? Eine sympathische Person. Mit der lässt sich arbeiten, ja, du. Da habe ich keine Angst, ja. Und sehr vernünftig. Du bist dir doch hoffentlich im Klaren, Karl, dass er dieses Weib in einer geradezu schamlosen Art und Weise zum Mund gerettet hat und dir Avance gemacht hat, nur um den Posten zu kriechen. Erlaube mal. Wieso zum Mund gerettet? Ich habe ja Ihren Standpunkt akzeptiert, dass die Gleichberechtigung... Ach, was heißt hier Standpunkt akzeptiert? Du hast eine auffallend hübsche und junge Sekretärin engagiert. Also ich finde sie nebenbei bemerkt gar nicht hübsch. Nur was so nach der allgemeinen Auffassung. Dieselbe Person, die du 5 Minuten vorher noch hast fertig machen wollen, wie du noch gemeint hast, es wäre ältere Frau. Man sieht doch wahrhaftig deutlich genug, wer hier wen fertig gemacht hat. Und ich sehe darüber hinaus, zu was diese Person noch allfähig ist. Und wann dir unser Familienleben noch etwas bedeutet, dann wirst du diese Frau nicht in dein Vorzimmer setzen. Nicht in mein... Also, Marieche, in meine dienstliche Angelegenheit lasse ich mir bekanntlich nicht hineinreden. Also das nicht. Wenn es noch eine dienstliche wäre. Aber diese Angelegenheit sieht mir höchst privat aus. Also keine Angst, ich werde mich der charmante junge Dame schon annehmen und somit jede private Gefahr für den Papa sozusagen im Keim... Seid ihr verrückt? Was für eine unverschämte Unterstellung! Willi, bist du womöglich auch in die... Also Karl, diese Person kommt nicht in dein Vorzimmer. Wer in mein Vorzimmer kommt, das bestimme immer noch ich. Und da lasse ich mir gar nichts lasse ich mir. Ich weiß ja, wo das hinausläuft. Bei der weiß ich das im Voraus. Und das soll ich zulassen, dass an so einem Flitsche unser Familienleben, unsere Ehe... Nein, 1000-mal nein, das werde ich nie zulassen, nie. Darum werde ich kämpfen. Du hast mich noch nicht kämpfen gesehen, Karl. Ich lasse mir keine Einmischung in meine dienstliche Angelegenheit. Ich mich ja gar nicht hinein kann. Ich sag ja nur, dass du diese Frau nicht in dein Vorzimmer setzt. Und ich werde nicht dulden. Und ich werde es auch nicht dulden. Ich nicht. Das wirst du erleben. Und wenn ich meine ganze Kraft zusammennehmen muss, die Kraft der Verzweiflung, ich misch mich nie in deine Sache. Aber das kannst du mir nicht antun. Also wenn du mir das, also Karl, wenn du mir das, Willi, hol mal Troppe. Mamasche. Schlaf, ich krieg meinen Herzanfall. Herzanfall, ja. Geschlafen. Sollst dein Wille haben. Ich nehme diese Frau also nicht in mein Vorzimmer, sondern duse in eine auswärtige Filiale, nachdem sie ja jetzt sozusagen engagiert hat. Bist du zufrieden? Danke. Karl, du weißt, ich misch mich nie hinein. Aber wann ich sehendes Auges miterleben soll, wie eine Frau... Dazu noch geschieden und mit solcher lächerlichen Ansicht über die Ehe. Mit einem solchen frivolen Wesen. Also nein, also da muss ich mich widersetzen. Ich will dir ja keinen Vorwurf machen, aber dass du auch nur auf den Gedanken kommen konntest, die Frau in dein Vorzimmer zu setzen. Ja, sie kommt nicht, nein. Reicht denn das noch nicht? Kann man dann noch mehr von mir verlangen? Aber jetzt wenigstens Schluss davon und nicht die ganze Geschichte wieder 25 Mal von vorne alles wieder durchgekaut. Ach, das ist ja ein Witzgleichberechtigung. Ihr wollt neue Paragraphen, ein wurde 4 dann. Ihr Weiber braucht kein Paragraph, um uns Windel weich zu kriegen. Ihr habt von der Natur die infernalische Gabe erhalten, uns Männer mit Gewinsel und Gekrisch und Vorwürfe und Klare und Tränen und Herzanfällen so lang den Nerv zu täten, bis mir zu allem, aber auch zu allem Jahren Amen sage. Gleichberechtigung. Wenn einer die nötig hat, dann sind wir Männer das. Nicht ihr seid uns, sondern wir sind euch hilflos ausgeliefert. Wie ihr Kanickel einer Riesenschlange. Gleichberechtigung. Da kann ich nur sagen. Ach, also seid ihr schon wieder bei der Gleichberechtigung? Jetzt langt mir's aber. Ist doch lächerlich, dass da überhaupt noch Zweifel sind. Es ist doch gar nicht zu leugnen, dass zwischen Mann und Frau überhaupt nur ein kleiner Unterschied besteht. Bravo, es lebe der kleine Unterschied. Jetzt fang du auch schon wieder an. In unserer Familie findet die Gleichberechtigung wegen schlechten Wetters vorläufig nicht statt. Bei uns... Bei uns herrscht weiterhin das autoritäre Prinzip. Der Baba befiehlt und dann wird's so gemacht, wie die Mama will.